Der ewige Gatte. Ein Hörspiel von Palma nach dem Roman von Dostojewski. Die Hauptpersonen und ihre Sprecher sind Alexei Iwanowitsch Welchaninow, Siegfried Wischnewski, Pavel Pavlovich Trosotsky, Willi Trenk-Trebitsch, Claudia Pogorjelzew, Lieselotte Köster, Lipotschka Trosotsky, Lola Mütl. Regie Theodor Steiner. Nichts. Nichts natürlich. Ach, Narr, der ich bin. Aber da. Da, ich sag's ja. So aufgeregt bin ich, ich Esel, dass ich vor lauter Herzklopfen gar nichts hören kann. Oder ist es doch nur Einbildung gewesen? Wahrhaftig, er ist nicht mehr da unten. Also muss er doch eben die Treppe hinaufgeschlichen sein. Ach, zum Teufel, wieso denn eigentlich? Vorhin hat er noch unter der Laterne gestanden und hinaufgeglotzt. Sein Hut mit dem Trauerflor war deutlich zu erkennen. Und jetzt ist er eben nicht mehr da. Aber deshalb muss er doch nicht zu mir heraufschleichen. Ich glaube, wenn ich ihn mir genau betrachten könnte, ich glaube, ich würde ihn erkennen. Ich muss ihn früher mal gekannt haben. Komisch. Mir ist, als ob ich ihn sogar gut gekannt habe. Aber das war... Das ist schon lange her. Und das war irgendwo, nicht hier. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich ihn... Seit Tagen, seit Wochen schon taucht er immer wieder vor mir auf. Ja, weiß Gott, unentwegt beschäftigt mich dieser Mensch mit dem Trauerflor am Hut. Es ist ja, bei Gott, als hätte ich Sehnsucht nach ihm. Vielleicht bin ich es, der ihm nachläuft, anstatt umgekehrt. Na, warte... Das ist doch... Da hat er die Klinke gefasst. Drückt. Versucht. Hat wohl damit gerechnet, der Schuft, dass meine Tür offen ist. Jetzt drückt er wieder, zieht. Ach, was er sich wohl dabei denken mag. Er kann sich nicht trennen. Möchte wohl nicht umsonst hergekommen sein. Na, warte. Was tun Sie denn hier, mein Herr? Ich habe wohl das Vergnügen, mit Alexei Iwanowitsch zu sprechen. Ja. Ja. Sind Sie denn wirklich Pavel Pavlovich Trosotsky? Wir waren vor etwa 9 Jahren in Trumsk miteinander bekannt. Und wenn Sie mir gestatten, Sie daran zu erinnern, wir waren sogar befreundet. Ja. Ja, nun ja, aber... Aber jetzt ist es 3 Uhr nachts und Sie haben ganze 10 Minuten lang meinen Türverschluss untersucht, ob man bei mir nicht ohne weiteres eintreten kann. 3 Uhr? Oh. Ach ja, richtig, richtig. 3 Uhr, entschuldigen Sie bitte. Ich hätte mir das vorher sagen sollen, ich schäme mich. Ich werde in den nächsten Tagen vorsprechen und dann alles erklären. Jetzt aber werde ich... Wenn Sie schon was erklären wollen, dann gefälligst gleich. Wenn ich bitten darf, dorthin in... Dies Zimmer. Treten Sie ein. Danke. Sie werden doch die Absicht gehabt haben, einzutreten. Oder sind Sie heute Nacht nur hergekommen, um Schlösser zu untersuchen? Bitte? Setzen Sie sich. Danke. Na, was denn nun? Sie sind mir eine Erklärung schuldig, mein Bester. So viel ich sehe, scheint es sich vor allen Dingen zu überraschen, dass ich zu so später Stunde gekommen bin und unter so besonderen Umständen, so dass ich mich so mal, wenn ich mich des Frühen erinnere und wie wir auseinandergingen, jetzt sogar selbst wundere. Ich hatte nämlich auch gar nicht die Absicht, Sie aufzusuchen. Und wenn es nun schon so gekommen ist, so war das nur Zufall. Wieso Zufall? Ich habe Sie doch vom Fenster aus gesehen, wie Sie auf den Fußspitzen über die Straße geschlichen sind. Ah, das haben Sie gesehen? Ja. Nun, dann wissen Sie es ja. Aber ich reize Sie wohl. Also kurz, ich bin wirklich Pavel Pavlovich Trusotsky. Sie haben mich ja selbst erkannt. Was mich hier festhält schon seit 3 Wochen, ich bewerbe mich nämlich um eine Versetzung in ein anderes Gouvernement, auf einen bedeutend höheren Posten. Doch übrigens, das ist es auch nicht. Die Hauptsache, dass ich mich hier, wenn Sie wollen, herumtreibe und meine Versetzung, wie mir scheint, selbst absichtlich in die Länge ziehe in meiner gegenwärtigen Stimmung, es ist, als hätte ich mein Ziel verloren. Was ist denn das für eine gegenwärtige Stimmung? Ja, sehen Sie in dieser Stimmung, sehen Sie denn nicht hier den... Den Trauerflor, doch. Ja. Doch nicht Natalia Vassiljevna. Ja. Natalia Vassiljevna. An der Schwindsucht. Ist das möglich? Danke Ihnen für Ihre Teilnahme. Ungeachtet? Ich wollte nur sagen, ungeachtet des langen Zeitraums, der zwischen unserer früheren Bekanntschaft und unserem jetzigen Wiedersehen liegt. Haben Sie mir doch sogleich Teilnahme bezeugt und mich noch dazu so aufrichtig Ihres Beileids versichert. Und obwohl ich schon auf der Reise hierher nach Petersburg die Absicht hatte, Sie unbedingt aufzusuchen, bin ich doch jetzt seit dem März. Ach ja, seit dem März, richtig. Erlauben Sie, Sie rauchen doch. Ich? Sie wissen doch, Natalia. Sei es nicht gern. Nun ja, aber seit dem März. Ach, eine kleine Zigarette vielleicht. Hier. Bitte. Danke. Zünden Sie an und fahren Sie fort. Fahren Sie nur fort. Sie haben mich kolossal. Ja, weshalb sind denn auch Sie, wie ich sehe, so aufgeregt? Sind Sie vielleicht nicht ganz gesund? Ach, zum Teufel mit meiner Gesundheit. Erzählen Sie weiter. Ja, was soll ich denn noch weiter erzählen? Stellen Sie sich doch selbst vor, Alexei Iwanowitsch, einen Menschen, der erstens ganz zerschlagen ist und nicht etwa nur relativ, sondern einfach radikal. Ja. Wissen Sie noch? Erinnern Sie sich noch unserer gemeinsamen Ausflüge? Natalia, Sie und ich, unsere Abendgesellschaften? Und unsere Leseabende zu dritt. Und unsere erste Bekanntschaft, als Sie eines Tages in mein Büro kamen, um gewisse Erkundigungen einzuziehen. Sie ärgerten sich noch und zeterten. Und plötzlich trat Natalia ein und nach 10 Minuten schon wurden Sie zu unserem innigsten Hausfreund. Und das blieben Sie dann ein ganzes Jahr. Alles genauso wie in der Provinzlerin von Turgenev. Wie kommen Sie auf die Provinzlerin? Sie reden und reden und reden. Früher haben Sie nie so viel gesprochen. Allerdings, ja. Früher war ich schweigsamer. Wie Sie wissen, hörte ich lieber zu, wenn die Verstorbene sprach. Sie erinnern sich doch wohl noch, wie geistreich sie sich zu unterhalten verstand. Ja. Was aber die Provinzlerin betrifft und namentlich den Stupendjew, so haben Sie auch hierin recht. Das war erst nach Ihrer Abreise. Da haben wir, die teure Entschlafene und ich, in manchen stillen Stunden, in denen wir ihrer gedachten, unsere erste Begegnung mit einer Szene dieses Theaterstückes verglichen. Es besteht nämlich in der Tat eine auffallende Ähnlichkeit. Von Stupendjew aber wollte ich sagen, dass... Zum Teufel, was ist das für ein Stupendjew? Hol's doch der Henker. Ja, wie? Stupendjew? Eine Theaterrolle. Die Rolle eines Gatten in der Provinzlerin. Der ewig betrogene Gatte. Der heißt nämlich in dem Stück Stupendjew. Doch das gehört bereits zu einem anderen Zyklus teurer Erinnerungen. Erinnerungen aus der Zeit nach ihrer Abreise. Als uns Stepan Mikhailowitsch Bagautow mit seiner Freundschaft beehrte. Ganz so wie sie. Nur blieb er uns 5 volle Jahre treu. Übrigens, seit Nataljas Tod ist er auch hier. Ich will ihn täglich besuchen. Täglich aber werde ich abgewiesen. Er sei krank, heißt es. Bagautow? Was für ein Bagautow? Ein Bagautow, der uns gerade ein Jahr nach Ihnen mit seiner Freundschaft beschenkte. Und überhaupt ganz so wie Sie. Ach, mein Gott, natürlich, Bagautow. Ja, richtig, er war ja Beamter in Tromsk. Ja, der eleganteste junge Mann aus den besten Kreisen. Ja, dass ich nicht gleich darauf verfiel. Und auch er war ja... Auch er. Und mit ihm, sehen Sie, spielten wir die Provinzlerin. Eine Liebhaberaufführung bei seiner Exzellenz. Bagautow den Grafen, Natalia die Provinzlerin und ich den Gatten. Nur wurde mir die Rolle auf Wunsch Natalias dann wieder abgenommen. Ja, weil ich angeblich nicht das Zeug dazu hatte. Weil er nicht das Zeug dazu hatte, wurde ihm die Rolle wieder abgenommen? Köstlich. Und dann erzählen Sie weiter, Alexei Iwanowitsch. Blieb er noch lange bei Ihnen heute Nacht, dieser Trusotzki mit seinem Trauerflor? Nein, Claudia. Er wollte dann plötzlich fort. Vorher hat er mich noch aufgefordert, ihn doch ja in seinem Hotel zu besuchen. Und dann ging er. Mit einem eigenartigen Lachen. Einem unheimlichen Lachen. Seltsam. Aber ich glaube, Sie nehmen diese Geschichte viel zu ernst. Sie schauen ja ganz bekümmert drein. Claudia, bitte, Sie müssen mich verstehen. Seit diesem Besuch, ich weiß nicht, den ganzen Tag hat es mich ruhelos umhergetrieben. Wie ein Albtraum liegt es auf mir. Diese verdammten Erinnerungen. Da scheint sich doch tatsächlich jemand um die Hebung meiner Sittlichkeit zu bemühen und mir nach so vielen Jahren noch späte Reuetränen abzupressen. Sie wollen mir doch nicht auf einmal zum Hypochonder werden, Alexei. Ich glaube fast, ich bin es schon. Aber warum denn? Sie wissen doch, mein Erbschaftsprozess, die eingeschränkten Verhältnisse, in denen ich bis zur gerichtlichen Entscheidung leben muss. Eingeschränkt? Nun, das ist relativ. Das Eigenartige ist nur, dass diese pekuniären Einschränkungen mich geradezu gewandelt haben. Ich schäme mich nicht einmal mehr, dass ich zurzeit keine eigene Equipage besitze. Das ganze mondäne Leben macht mir keinen Spaß mehr. Und jetzt doch noch dieser seltsame Besuch. Ach, Claudia, ich bin ja so froh, dass ich mit Ihnen darüber sprechen kann. Meine Beziehung zu Ihnen ist doch die einzige, von der ich sagen kann, dass sie rein und keusch ist. Und hätten Sie nicht vor 20 Jahren einen anderen geheiratet, wer weiß... Wer weiß, ob Sie denn heute so gern hier säßen. Und so gern an unsere lächerliche und herrliche Verliebtheit dächten. Gott, wie lange ist das jetzt schon her? Aber sagen Sie, die Sache mit Trusotzki geht mir jetzt doch im Kopf herum. Was hatten Sie denn damals für einen Eindruck von ihm, vor 9 Jahren? War er da auch so eigenartig? Eigenartig? Nun ja, er war halt der Typ des ewigen Gatten. Des ewigen Gatten? Ein Mann, der zu dem einzigen Zweck geboren wird, zu heiraten und sich dann augenblicklich in eine Zugabe zu seiner Frau zu verwandeln. Na. Und Natalia? Natalia war eben eine jener Frauen, die gleichsam zur Welt kommen, um untreue Gattinnen zu werden. Auf jeden solchen Trusotzki kommt eine Frau wie Natalia. Und der Gatte ist immer der erste Liebhaber. Aber erst nach der Hochzeit. Das will ich meinen. Niemals wird sie sich vor der Trauung verführen lassen. Aber kein Mädchen findet so leicht und so geschickt einen Mann wie gerade dieser Typ. Das klingt ja fast nach Naturgesetzen. Und wer ist nun am Treubruch schuld? Natürlich immer der Gatte, am ersten und an allen folgenden. Das alles geschieht in aufrichtiger Unbefangenheit. Diese Frauen fühlen sich durchaus im Recht. Hatte denn Trussotzki nie Verdacht geschöpft? Ein Jahr lang, sagten Sie doch, haben Sie ihn kräftig mit Natalia betrogen und... Vorher waren es andere und andere kamen noch nach mir. Ich habe Natalia einmal gefragt, ob ihr Mann wirklich nichts ahne. Da bekam ich die Antwort, dass er niemals etwas erfahren könne und dass es ihn auch gar nichts angehe. Nichts angehe? Ja, und das hat sie nicht etwa aufbegehrend gesagt, sondern vollkommen unschuldig. Glauben Sie mir, das ist ja gerade der eigentliche Charakter dieser Frauen, dass sie sich immer im Recht fühlen. Und dabei verurteilte Nadja das, was sie selbst dauernd tat, bei anderen Frauen mit aller Strenge. Niemand hätte sie dazu Einsicht bringen können. Ihre Naivität sich selbst gegenüber war wirklich echt. Nun, Naivität wirkt ja immer auf euch, liebe Männer. Ich weiß nicht. Natalia war leidenschaftlich, grausam, sinnlich bis zum... Und Sie haben sie sehr geliebt? Ich war ihr, wie man so schön sagt, verfallen. Verfallen? Ja, ja, sowas gibt es. Damals in Trumsk lernte ich das. Ich war Nataljas Sklave geworden. Zur größten Sinnlosigkeit wäre ich bereit gewesen, wenn es ihre Laune gefordert hätte. Etwas Ähnliches habe ich weder vorher noch nachher wieder erlebt. Und was war der Grund? Schönheit war es nicht, wahrhaftig nicht. Sie war mager, sehr mager. War sie denn gebildet? Ihre Manieren waren die einer Provinzdame, die zur besten Gesellschaft der Stadt gehört. Weichen Sie nicht aus. Gebildet. Das könnte man sie kaum nennen. Sie war aufs Nützliche aus. Verstand besaß sie zweifellos, aber einen einseitig entwickelten... Ein hübsches Porträt. Aber es ist auch zu peinlich, wenn... Wenn man das Objekt seiner Leidenschaft... Seiner einstigen Leidenschaft, bitte. Wenn man dies Objekt mit dem besten Willen nicht mehr mit den glänzenden Attributen auszustatten vermag, die man... Nicht mehr, sagen Sie? Oh, glauben Sie mir, auch in den Zeiten meiner tiefsten... Versklavung? Na schön, konnte ich nie die Augen vor Ihren Fehlern verschließen. Nie. Das war's ja. 2 Monate nach unserer Trennung, genauer gesagt, nachdem sie sich meiner entledigt hatte, fragte ich mich bereits, ob ich diese Frau denn jemals geliebt habe. Na ja, Sie hatten sich wohl inzwischen von Neuem verliebt. Nein, nein. Ich wusste übrigens immer, dass ich nur nach Trumsk zurückkehren muss, um wieder diesem knechtenden Zauber zu verfallen. Trotz aller Zweifel und aller Kritik. Das ist unbegreiflich. Aber war denn nicht auch der elegante Bagautow längere Zeit... 5 Jahre, ...diesem knechtenden Zauber verfallen? Eben. Die erstaunlich lange Dauer dieser Liebschaft erklärt sich wohl damit, dass Natalia inzwischen alterte und infolgedessen... anhänglicher wurde. Tja. Bagautow gehört zur besten Petersburger Gesellschaft. Und da er einer der leersten Tröpfe ist, hätte er nur in Petersburg Karriere machen können. Er hat ganze 5 Jahre einfach in Trumsk versessen, also verloren, und das einzig um dieser Provinzdame willen, die ihn schließlich wie einen alten, abgetragenen Pantoffel weggeworfen haben dürfte. Na, dann kann ja Ihre Eitelkeit ruhig schlafen. Es muss in dieser Frau doch etwas Ungewöhnliches gesteckt haben. Wahrscheinlich nichts anderes als die Gabe, anzuziehen, zu unterjochen, zu beherrschen. Und der gute Trussotzki war also Ihr erstes Opfer. Mhm. Aber sagen Sie, Alexei Iwanowitsch, ich kann mir nicht helfen, ich bin jetzt doch neugierig geworden oder sogar ein wenig besorgt. Glauben Sie wirklich, dass Trussotzki nichts weiß von Ihren Beziehungen zu Natalia? Keine unvorsichtigen Briefe? Keine verliebten Zettelchen, die er gefunden haben könnte? Tja, einen Brief hat Natalia mir geschrieben. Ich niemals, weder Briefe noch Zettel, das weiß ich. Natalia hätte das nie geduldet. Einen Brief also, in dem sie mir mitteilte, sie habe sich in ihrer Annahme, ein Kind zu erwarten, getäuscht. Ein Kind? Ja, das war so. Kurz bevor Natalia mich aus Trumsk entfernte, sagte sie mir, sie sei in anderen Umständen. Und damit ihrem Gatten nicht später irgendwelche Zweifel kämen oder falls ihm irgendwelche Verleumdungen... Ja, köstlich, ja. So drückte sie sich aus. Das war typisch für sie. Verleumdungen also zugetragen würden, müsse ich für einige Zeit verschwinden. Bagautow war nämlich kurz vorher aufgetaucht. Darum wollte sie mich forthaben, doch das alles übersah ich damals noch nicht. Später schrieb sie mir also, sie habe sich mit der Schwangerschaft getäuscht. Inzwischen war mir auch ein Licht aufgegangen, wegen Bagautow. Tja, aber es schien mir gestern immer wieder, während des nächtlichen Besuchs von Trusotzki, als ob der eben doch etwas wüsste. Oh, wenn Sie ahnten, Claudia, wie widerlich mir dieser Mensch war. Und doch, ich werde seiner Aufforderung wohl folgen und ihn noch heute in seinem Gasthof besuchen. Freude dran, armes Kind. Gehen Sie doch rein, ihr hört sonst nicht. Alexei Iwanowitsch, aber das hätte ich aber nicht erwartet. Bitte, bitte, bitte hierher, auf dieses Sofa oder auf diesen Lehnstuhl. Nein, wirklich, also das hätte ich nicht erwartet. Weshalb denn nicht erwartet? Sie baten mich doch darum und ich sagte Ihnen, dass ich kommen werde. Ja, ich dachte, Sie würden eben nicht kommen. Und als ich mir noch heute Morgen alles vergegenwärtigte, da gab ich ganz und gar die Hoffnung auf, Sie überhaupt jemals wiederzusehen. Die Gläser, die lassen Sie mich forträumen. So. Trinken Sie denn schon am Vormittag? Och, nur ein Restchen. Nun, da muss ich sagen, Sie haben sich doch gründlich verändert. Ja, schlechte Angewohnheiten. Wie gesagt, erst jetzt, wirklich, erst seit jener Zeit. Ich lüge nicht. Dann waren Sie also auch gestern betrunken. Ja. Ja, ich war es. Sehen Sie, ich selbst war gestern etwas gereizt und deshalb gar zu ungeduldig, was ich gern eingestehe. Ja, in der Nacht, so mitten in der Nacht. Sagen Sie, Pavel Pavlovich, Sie sind hier, wie ich sehe, nicht allein. Wem gehört das Kind? Welches Kind? Das ist doch Lisa. Was für eine Lisa? Aber doch unsere Lisa. Unsere Tochter Lisa. Ihre Tochter? Ja. Ja, haben Sie denn mit Natalia Kinder gehabt? Aber wie denn, wie? Ach Gott, ja. Ist ja wahr. Woher hätten Sie es auch wissen sollen? Das war ja nach Ihrer Zeit. Ich habe nichts davon gehört. Gewiss. Von wem hätten Sie es denn auch hören sollen? Wir hatten ja doch, die Verstorbene und ich, die Hoffnung bereits aufgegeben. Sie erinnern sich wohl selbst noch. Und da plötzlich segnete uns der Herr, wenn ich nur denke, was mir das damals bedeutete, das weiß nur Gott allein. Genau ein Jahr, glaube ich. Nein. Viel früher, warten Sie mal. Sie verließen uns damals, wenn ich nicht irre, im Oktober oder erst November, nicht? November, nicht? Ich verließ Tromsk im September. Am 12. September, ich weiß es genau. Ach, wirklich im September? So. Erlauben Sie mal. Lisa wurde aber am 8. Mai geboren. Das sind also September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, also nach 8 Monaten und ein paar Tagen. Stimmt, ja. Wenn Sie nur gesehen hätten, wie die Verstorbene... Rufen Sie doch Lisa einmal her. Ja, unbedingt. Das muss ich tun, sofort. Ich werde sie Ihnen vorführen. So, komm. Nein, Papa, ich will nicht. Ich will doch nicht. Sie will nicht kommen? Doch. Komm schön. Komm. Schön so. Hier. Das ist sie. Aber immer noch hat sie Angst vor Fremden, so verschämt ist sie. Und der Verstorbenen wie aus dem Gesicht geschnitten. Na, sieh doch, Ja? Diesen Onkel da hat Mama gekannt. Er war unser Freund. Fürcht dich nicht, fürcht dich nicht. Gib ihm die Hand. Guten Tag. Wie lange wir auf das Kind gewartet haben und unsere Freude über dieses Geschenk Gottes. Für mich war sie alles. Der Inbegriff meines ganzen Lebens und ich habe oft gedacht, wenn ich nach Gottes Ratschluss meine Natalia verlieren sollte, dass mir dann doch immer noch Lisa bliebe. Ich begreife diesen Mann nicht, dass er Ihnen das Kind so ohne weiteres überlassen hat, Alexei Iwanowitsch. Nun eben. Er zierte sich zwar am Anfang ein wenig, aber dann nahm er ziemlich schnell und mit einem verkniffenen Schmunzeln an. Ja, er schien mein Anerbieten, ihm das Kind, solange er in Petersburg sei, abzunehmen, irgendwie erwartet zu haben. Sehr beunruhigend finde ich das alles. Was weiß denn Trusotzki Ihrer Meinung nach eigentlich? Tja, etwas scheint er wohl zu wissen. Das ist es ja, was mich quält, dass ich mir selbst über diesen Punkt noch nicht klar bin. Etwas muss er ja unbedingt wissen, seinem Gehabe nach. Doch jetzt fragt sich nur, wie viel weiß er? Ach, wirklich, Claudia, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Kind bei sich aufnehmen wollen, bis auf Weiteres wenigstens. Später dann. Aber Alexei, das ist ja selbstverständlich. Lisa soll mir sein wie ein eigenes Kind, das verspreche ich Ihnen. Auch wenn es nicht Ihr Kind wäre. Es ist mein Kind, Claudia. Ich weiß es genau. Und sehen Sie, heute Morgen dort bei ihm war ich plötzlich fest davon überzeugt, dass auch er alles weiß. Da habe ich mich gar nicht mehr zusammengenommen, sondern selbst kompromittiert. Und werden Sie es glauben, es bedrückt mich ganz unsäglich, dass ich ihn gestern so unhöflich, so beleidigend empfangen habe. Er hat Sie gestern sicher nur mit dem einen boshaften Wunsch aufgesucht, Ihnen zu zeigen, dass er alles weiß. Den ganzen Schimpf, der ihm angetan wurde. Deshalb quälte sicher auch das Kind, um seine Wut an ihm auszulassen. Man wird diesen Schurken so lange bearbeiten müssen, bis er Lisa ganz bei Ihnen lässt. Dann aber gehört Lisa mir. Claudia, ich habe einen Lebensinhalt. Jetzt habe ich ein Ziel. Und man muss ja auch verstehen, so unbedeutend Trusotzki sein mag, er ist mit Recht verbittert. Wissen Sie, meine Liebe, meine gute Claudia, ich will gut zu ihm sein. Ich will mich in Zukunft ganz anders zu ihm verhalten. Seien Sie jedenfalls vorsichtig, Alexei. Sie sind gar zu großmütig, wenn Sie glücklich sind. Ach, da sind Sie ja. Und ich dachte schon, es sei Ihnen etwas passiert. Und es ist mir auch etwas passiert. Was denn, wenn man fragen darf? Tja, sehen Sie, unser Bagautow hat mir da einen neuen Streich gespielt. Sind Sie wieder abgewiesen worden? Nein. Gerade heute wurde ich eben nicht abgewiesen. Ich wurde zum ersten Mal vorgelassen und habe mir Bagautows Gesichtszüge ganz genau betrachten können. Freilich bereits diejenigen des Toten. Was? Bagautow ist tot? Ja. Er und kein anderer. Unser teuerster Freund ist tot. Er, der uns 5 Jahre lang die Treue gehalten hat. Ja. Morgen ist die Beerdigung. Er liegt schon im Sarg. Er ist mit rotem Samt ausgeschlagen, der Sarg. Und mit goldenen Quasten und Fransen. Ich erklärte den Leuten, dass ich sein aufrichtiger Freund gewesen sei und deshalb ließ man mich vor. Was hat er mir doch dafür einen Streich gespielt? Dieser, mein aufrichtiger, 5 Jahre lang aufrichtiger Freund, sagen Sie bloß. Ich bin ja doch einzig seinetwegen nach Petersburg gekommen. Aber weshalb ärgern Sie sich denn über ihn? Er ist doch nicht absichtlich gestorben. Ja, aber ich rede ja auch doch voll Bedauern. Er war doch mein treuester Freund. Ja, er hat doch das für mich bedeutet. Was? Was machen Sie denn da mit Ihren Händen am Kopf? Was hat das zu bedeuten? Das hat Herrner zu bedeuten. Das heißt? Ihre Herrner? Ja, Jawohl, meine eigenen Wohlerworbenen. Sie sind ein mutiger Mensch. Weil ich Ihnen meine Hörner gezeigt habe? Mhm. Wissen Sie was, Alexei Iwanowitsch? Es wäre besser, Sie bewirteten mich mit irgendetwas. Habe ich Sie doch in Trumsk ein ganzes Jahr lang bewirtet. Jeden Herrgottstag. Also schicken Sie nach einer Flasche. Meine Kehle ist trocken. Mit Vergnügen. Sie hätten das gleich sagen sollen. Was wünschen Sie? Was heißt Sie? Werden wir doch zusammen trinken, nicht? Oder etwa nicht? Champagner. Was denn sonst? Beim Branntwein sind wir noch nicht angelangt. Champagner. Ich verstehe Sie nicht. Wenn Sie Bakautow mit so viel Überzeugung beschuldigen, muss es Ihnen da nicht zur Freude gereichen, dass Ihr Beleidiger gestorben ist. Wieso zur Freude? Da kann ich nur mit den Worten eines Weisen sagen, ein toter Feind ist gut, ein lebender ist besser. Aber Sie haben ja schließlich die Gelegenheit gehabt, den Lebenden 5 Jahre lang zu genießen. Habe ich denn damals etwas gewusst? Für wen halten Sie mich eigentlich, Alexei Iwanowitsch? Ja, haben Sie denn wirklich nichts gewusst? Sie können glauben, ich hätte etwas gewusst. Wirklich gewusst? Doch, ihr. Ihr stellt ja einen Menschen nicht höher als einen Hund und beurteilt jeden anderen nur nach der eigenen erbärmlichen Natur. Ja, so. Da haben Sie's. Schlucken Sie's nur, das Kompliment. Hören Sie, Pavel Pavlovich, es kann mir doch wahrhaftig ganz gleichgültig sein, ob Sie da was gewusst haben oder nicht. Wenn Sie nichts gewusst haben, so gereicht Ihnen das jedenfalls mehr zur Ehre. Obschon. Ich verstehe übrigens nicht, weshalb Sie gerade mich zum Beichtiger erwählt haben. Ja, ich rede nicht von Ihnen. Ärgern Sie sich nicht. Nicht von Ihnen. Ah, da kommt die Flasche. Gerade im rechten Augenblick. Und die Gläser, großartig. Aber gestehen Sie doch nur, dass Sie für das alles ein ganz kolossales Interesse übrig haben, nicht? Und dass Ihnen das alles durchaus nicht so gleichgültig ist, wie Sie soeben zu äußern beliebten. Und dass Sie sogar aufrichtig betrübt wären, wenn ich jetzt aufstünde und fortginge, ohne Ihnen was zu erklären. Ich versichere Ihnen, es fiele mir nicht ein, betrübt zu sein. Wie gern Sie doch erfahren würden, wie ich hinter das Geheimnis Bagautows gekommen bin. Ich versichere, dass es mir entschieden gleichgültig ist. Tut nichts. Ich werde Ihnen sogleich erklären, wie ich alles erfahren habe und damit Ihren glühenden Wunsch erfüllen. Geben Sie mir aber nur noch ein Zigarettchen, ja? Denn seit dem März... Bitte, hier sind Zigaretten. Danke. Tja, ich bin nämlich ganz auf Abwege geraten seit dem März. Wie gesagt, tja. Die Schwindsucht ist, wie Sie wissen, eine ganz, ganz eigentümliche Krankheit. Noch 5 Stunden vor ihrem Tode erklärte die selige Natalia, einen Besuch auf dem Gut von Freunden machen zu wollen, 40 Werst von uns entfernt. Sie wartete also nicht auf den Tod, nicht einmal in ihrer letzten Stunde. Und so kam es denn, dass sie starb. Ihre kleine Schatulle aber blieb in ihrem Schreibtisch. Nun, aus diesem Kästchen kamen dann alle die Geheimnisse an den Tag. Alles, alles, alles aus einem 20-jährigen Eheleben. Und da unser Bagautow eine ausgesprochene Neigung zur Literatur besaß, reichte die Zahl seiner Brieflein, die in der Schatulle waren, nahe an die 100. Ja, an die 100. Einen ganzen Roman könnte man schreiben. Sind Sie denn wirklich ganz sicher, Alexei, dass nicht auch von Ihnen Briefe in dieser Schatulle gelegen haben? Ganz sicher. Und wenn Trusotzki aber nun doch... Ich weiß nicht, mein Lieber, mich ängstigt das alles etwas für Sie. Ach, nichts weiter als ein Narr ist er. Glauben Sie mir. Obwohl er früher bei Gott den Eindruck eines sehr anständigen Menschen machte, soweit ihm das möglich war. Jetzt aber, was er sich zum Beispiel bei unserem letzten denkwürdigen Zusammentreffen geleistet hat. Nun? Wahrhaftig, ich geniere mich, es wiederzugeben. Da küsst er mir nicht nur plötzlich die Hand. Wie? Ach, er war wieder einmal zum Erbrechen widerlich in seiner Betrunkenheit. Ich schrie ihn an und da sagt er, wissen Sie auch, was Sie mir gewesen sind? Na und da küsst er mir auch schon die Hand, ehe ich's mir versah. Und er sagte etwas Bestürzendes. Wissen Sie auch, sagt er, was Lisa mir war und ist. War und ist, sagte er. Und dann küsst er Ihnen die Hand? Nein, vorher noch. Und dann... Wie, noch was? Küssen Sie mich, sagt er schon an der Türe und legt Mantel, Hut und Stock wieder auf den Stuhl. Küssen Sie mich. Hab ich doch soeben Ihre Hand geküsst. Nun, ich muss schon sagen... Tja. Mögen Sie es nun glauben oder nicht? Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich ihm keine Ohrfeige gab, wie ich es eigentlich vorhatte. Gott, stank der Mensch nach Alkohol. Aber ich küsste ihn wahrhaftig. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob ich seine Lippen wirklich berührte. Aber was ist, Lisa? Kind! Aber du sollst doch in deinem Bettchen bleiben, Lisa. Bist doch erkältet. Wie sie ihrer Mutter ähnlich sieht, unglaublich. Nein, nicht wie die Mama. Nicht wie die Mama. Das verstehe ich nicht. Als ob sie sich gegen den furchtbaren Vorwurf verteidigen wolle, ihrer Mama ähnlich zu sein. Aber ich verstehe und Lisa ist ganz krank davon geworden. Bitte fühlen Sie, Claudia, das Kind muss hohes Fieber haben. Ja, man muss sofort den Arzt holen. Ich trage dich in dein Bettchen zurück. Wie? Was sagst du? Wir verstehen dich nicht, Kind. Hängen. Hängen. Wer? Aber sag doch, Lisa, wer wird sich erhängen? Papa. Ja. Was? Ja. Dein Papa wird sich erhängen? Ja. Ja. An einer Schlinge. Oh Gott. Wollte sich in der Nacht erhängen. Aber das ist doch nicht möglich. Gesehen. Hat's gesagt. Das wird sich erhängen. Das ist doch nicht möglich. Sie hat ganz hohes Fieber. Bitte, Papa. Papachen. Bitte. Sollte sie ihn wirklich so sehr lieben? Papa. Und was soll das heißen? Er wird sich erhängen, dieser Dummkopf, und sich aufhängen. Jedenfalls muss ich schleunigst in die Stadt zurück und wenn ich ihn an den Haaren hierher schleifen muss, das Kind wird ja sonst nicht mehr gesund. Fahr doch. Was ist denn schon wieder? Verzeihen, Euer Gnaden, ein Leichenfund. Die Pagen nehmen ja kein Ende. Ein sehr vornehmes Begräbnis. Aber das ist doch nicht möglich. Hey, hallo. Hey, Pavel Pavlovich. Hey, Sie. Was fällt Ihnen ein? Weshalb sind Sie nicht zu Lisa herausgekommen? Ich suche Sie seit 3 Tagen. Was tun Sie hier in diesem Leichenzug? Ich erweise dem Toten die letzte Ehre. Schreien Sie nicht. Ich geleite die irdischen Überreste meines aufrichtigen Freundes Bagautto. Blödsinn! Betrunken sind Sie! Sie kommen jetzt auf der Stelle mit mir. Ich kann nicht. Meine Pflicht. Ihre Pflicht ist es, hinaus zu Lisa zu fahren. Das Kind ist krank. Was? Krank, sag ich. Sehr gefährlich, krank. Ah, vielleicht nur solche Anfälle. Ich ziehe Sie am Kragen aus Ihrem Wagen heraus und schleppe Sie hin. Aber ich werde schreien. Ich werde schreien. Sie Lupp, Sie Besoffener. Da fährt er zur Beerdigung seines Freundes. Sie hier? Oh. Nun, Sie haben es sich äußerst bequem gemacht. Verzeihen Sie, treuerster Freund. Ich zog meinen Frack aus, zwecks größtmöglichster Genussfähigkeit. Wollte die Situation hier ganz auskosten. Sind Sie ganz betrunken oder kann man mit Ihnen noch reden? Nein, noch nicht ganz. Ich gedachte, Sie sind schlafen. Werden Sie mich verstehen? Zu dem Zweck bin ich ja hergekommen, Sie zu verstehen. Schön. Dann beginne ich ohne weiteres damit, dass ich Ihnen sage, was Sie sind. Eine nichtswürdige Kanaille sind Sie. Wenn Sie damit schon beginnen, womit werden Sie dann enden? Ihre Tochter liegt im Sterben. Haben Sie Lisa bereits verlassen oder wollen Sie das erst noch tun? Stirbt sie wirklich schon? Sie ist krank, schwer krank. Oh, vielleicht nur solche Anfälle. Ach, reden Sie doch keinen Unsinn. Sie ist sehr gefährlich krank. Hören Sie, allein schon deshalb hätten Sie hinfahren müssen. Ja, um der Familie Borgoljetze meinen Dank auszusprechen. Ich verstehe sehr wohl, mein Bester, meinen Dank, ja. Vor allen Dingen lassen Sie sich gesagt sein, dass ich jetzt Maßregeln ergreifen werde. Sie werden hier bei mir übernachten. Und morgen früh setze ich Sie in den Wagen und fahre mit Ihnen hin. Glauben Sie nicht, dass ich Sie entwischen lasse. Mit diesen meinen Händen werde ich Sie hinschleppen. Wird Ihnen dieser Divan bequem genug sein? Aber ich bitte Sie, ich kann ja irgendwo... Nein, nicht irgendwo, sondern hier, auf diesem Divan. Da. Nehmen Sie, hier ist eine Decke, Kissen, Betttücher. Machen Sie sich sofort Ihr Nachtlager zurecht. Nun, wird's bald. Sofort, sage ich. So, und jetzt trinken Sie Ihr Glas aus und legen sich hin. Haben Sie selbst nach diesem Wein geschickt? Ich selbst, ja. Ich wusste, dass Sie jetzt nicht mehr danach schicken würden. Und das ist gut, dass Sie es wussten. Und Sie sollen noch mehr wissen. Ihre Faxen werde ich mir jetzt nicht mehr gefallen lassen. Ihre betrunkenen Küsse verbitte ich mir ein für allemal. Oh, ich begreife doch selbst, Alexei Iwanowitsch, dass das überhaupt nur einmal möglich war. Pavel Pavlovich, sprechen Sie sich einmal offen aus. Sie sind schlau, ich gebe es zu. Aber ich versichere Ihnen, dass Sie sich auf einem falschen Wege befinden. Reden Sie offen und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich Ihnen auf alles Rede stehen werde. Auf alles. Lachen Sie nicht so schmierig, so zweideutig. Sparen Sie sich die Mühe, sich zu verstellen. Ich durchschaue Sie doch. Pfui Teufel. Und ich dachte, Sie seien nur ein ewiger Gatte und nichts weiter. Wie das? Ewiger Gatte? Was bedeutet das? Ach, ich meine so einen besonderen Typ Ehemänner. Sie sollen nicht so abgefeimt lächeln. Ein ewiger Gatte ist einer, der, anstatt diesen Bagautow zu vergiften, seinem Sarge folgt und dann... Für unser eins, Alexei Iwanowitsch, schickt sich das nicht, Gift zu mischen. Ganz abgesehen davon, dass man ein gut angeschriebener Beamter ist, besitzt man doch auch Vermögen und vielleicht will man sogar nochmals heiraten. Ja, ja. Und außerdem würde man für das Gift zur Zwangsarbeit verurteilt. Nun ja, sehen Sie, auch noch diese Unannehmlichkeit. Obschon die Gerichte heutzutage für alles mildernde Umstände gelten lassen. Ach, ich will Ihnen eine höchst spaßige Geschichte erzählen. Vorhin im Wagen fiel sie mir wieder ein. Sie erinnern sich vielleicht noch an Petrowitsch Livzow. Er hat uns zu ihrer Zeit in Trumsk besucht. Er wurde von dem Obersten Golubenko beleidigt, steckte aber die Beleidigung ruhig ein. Golubenko macht ihm die Dame seines Herzens abspenstig, hält um ihre Hand an. Und was glauben Sie, was dieser Livzow tut? Er wird Golubenkos bester Freund, als wäre nie etwas geschehen. Drängt sich ihm noch dazu als Hochzeitsmarschall auf, spricht einen Glückwunsch aus, küsst ihn und im selben Augenblick, wie er dort steht, im Frack und geschniegelt und gestriegelt und inmitten der ganzen glänzenden Gesellschaft da, sticht er den Golubenko plötzlich einen Dolch in den Leib, dass dieser wie vom Blitz getroffen hinfällt. Ja, aber die Hauptsache kommt jetzt. Gleich darauf ringt er schon die Hände und schreit, was habe ich getan, ach, was habe ich getan, und zittert am ganzen Leib. Zum Totlachen. Ja, nur, dass einen der arme Golubenko leid tun kann. Übrigens ist er wieder gesund geworden. Ich verstehe nicht, zu welchem Zweck Sie mir das erzählt haben. Nun, weil er doch immerhin mit dem Dolch gestochen hat. Ein Lappen wie er, ein Rotzbengel. Ja, aber er hat doch gestochen. Ja, hat es doch fertiggebracht. Ja. Nur das war's, was ich meinte. Packen Sie sich zum Teufel. Scheren Sie sich zum Henker mit Ihrem Schmutz, Sie gemeiner Mensch. Lässt sich einfallen, mich erschrecken zu wollen, Sie. Sie Kinderquälgeist, Sie gemeines Subjekt, Sie schuft. Weh. Mich nennen Sie einen Schuft? Sie? Mich? Ich bin bereit, mich zu entschuldigen. Aber nur, wenn Sie sogleich offen und ehrlich sein wollen. Ich würde mich an Ihrer Stelle in jedem Fall entschuldigen, Alexei Iwanowitsch. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Trinken Sie jetzt Ihren Wein aus und legen Sie sich hin. Ich werde Sie trotzdem nicht fortlassen. Oder wäre es nicht besser, woanders zu übernachten? Nein, das wäre nicht besser. Hier. Haben Sie ein Schlafpulver? Ich nehme auch eins. Es ist schon 1 Uhr vorbei. Wer geht da? Sind Sie es, Pavel Pavlovich? Sind Sie es? Wenn Sie nur zu denken wagen, Sie betrunkener Narr, dass Sie mich erschrecken können, ziehe ich die Decke über und drehe mich zur Wand, um dir zu zeigen, du Lump, wie wenig ich dich fürchte. Dann kannst du bis morgen hier stehen. Narr, du, ich spucke auf dich. Ich stand nur auf, um den Nachttopf zu suchen. Ich fand ihn aber nicht bei mir und da wollte ich leise unter Ihrem Bett nachsehen. Weshalb machen Sie denn den Mund nicht auf, wenn ich Sie anbrülle? Ich erschrak. Sie schrien so, da erschrak ich. Verzeihen Sie mir, Alexei Iwanowitsch, dass ich Sie so beunruhigt habe. Verzeihen. Und heute Morgen, Claudia, war der Divan leer. Er hat sich wohl schon bei Tagesanbruch aus dem Staub gemacht. Alexei, Sie müssen sich in Acht nehmen vor diesem Menschen. Lisa ist sehr krank. Das Kind macht mir große Sorgen. Dieser verdammte Trusotzki. Wenn nur Lisa seine Stimme hörte, ich glaube, sie käme wieder zu sich. Der Arzt gibt nur noch wenig Hoffnung. Wirklich? Was hat er gesagt? Wie lange kann... Vielleicht nur noch wenige Stunden. Sie schluchzt immer vor sich hin, wenn sie bei Bewusstsein ist. Papa, Papa, sagt sie. Aber so verängstigt. Ich fragte Lisa, ob ihr Vater sie denn nicht lieb habe. Und sie wimmerte, nicht lieb, nicht lieb. Und drehte sich zur Wand. Trotzdem, ich muss ihn finden und hierher holen. Der Kellner in seinem Hotel hat mir die Adresse von gewissen Mädchen gegeben, die Trusotzki oft besucht. Vielleicht finde ich ihn dort heute Abend. Wenn das nur nicht zu spät ist. Ich hab's Ihnen ja schon mal gesagt. Kennen tun wir den Herrn alle. Aber jetzt... Was ist jetzt? Jetzt ist er eigentlich immer bei der Maschka. Ja, und wo zum Teufel? So sag doch. Na, Sie haben's aber eilig. Der wird schon vorbeikommen hier. Sitzt ja Tag und Nacht bei der Maschka. Und Geld hat der Herr, oh, wie Sand am Meer. Da kommt er ja schon. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Bruderherz Alexei, küss mich. Schuft, besoffener Schuft. Da, hier, setz dich auf den Rinnstein, los. Lisa ist tot. Lisa ist... Lisa ist tot. Herr, begreifst du nicht, besoffener Lump, dass man sie ohne dich nicht einmal beerdigen kann? Der Artillerieleutnant, ne? Sie erinnern sich doch, was? Ne? Was sagst du da? Da hast du den Vater. Such ihn dir. Zum Begraben. Du lügst. Aus Rache lügst du. Das also hast du für mich auf Lager gehabt. Na, warte. So. Und jetzt geh zu deinen Dirnen. Alexei, wie schön, dass Sie sich endlich wieder sehen lassen. 3 Wochen lang haben Sie... Claudia, ich war in so trostloser Verfassung. 14 Tage lang habe ich mich ziel- und zwecklos in den Straßen herumgetrieben. Nun, jetzt sind Sie jedenfalls wieder da. Ja. Ich komme vom Friedhof. Zum ersten Mal seit Lisas Tod war ich dort. Ich hatte immer gefürchtet, dass die Qual zu groß sein würde. Doch seltsam, kaum war ich niedergekniet, wurde alles leichter. Ringsum wuchs üppiges, weiches Gras an einem Hagebuttenstrauch summt bei einer Biene. Wie leicht, dachte ich mit einem Mal. Und das hat mir Lisa gesandt. Und wissen Sie, wen ich vor einem Bierlokal in der Nähe des Friedhofs sitzen sah? Nun? Trusotzki. Er hatte mich bereits erkannt, das sah ich, und dann folgte er mir. Anscheinend fühlte er sich durch meinen versöhnlichen Gesichtsausdruck ermutigt. Kurz, als er mich erreicht hatte, ging er gleichen Schritts neben mir her. Betrunken? Oh nein, durchaus nicht. Und höchst anständig gekleidet. So? Er sah unvergleichlich anständiger aus als vor 14 Tagen. Der Hut mit dem Trauerflor ganz tadellos, helle Weste, goldene Lorgnette. Übrigens hat er uns nach Lisas Begräbnis sehr anständig geschrieben, sich bedankt. Ah. Und was sagte er, als er so neben Ihnen herging? Guten Tag. Und Sie? Auch guten Tag. Tja, ich wunderte mich über mich selbst, dass ich so einfach mit guten Tag reagierte, dass ich gar keinen Hass mehr gegen ihn empfand. Ich fühlte in diesem Augenblick sogar eine Art Neugier, als er mir mit wichtiger Miene von einer großen Freude berichten wollte, die ihn betroffen habe. Freude? Ach, ich habe ihn dann doch so schnell wie nur möglich abgeschüttelt. Nun, da wird er jetzt sicher bald wieder bei Ihnen auftauchen. Ich möchte wetten, heute Abend, wenn ich nach Hause komme, sitzt er schon und wartet auf mich. Bitte seien Sie vorsichtig, Alexei. Ach, Sie. Sie wundern sich. Nein. Natürlich habe ich Sie in Erstaunen versetzt durch meinen Besuch. Das kann ich Ihnen nachfühlen. Pavel Pavlovich. Sagen Sie bitte alles, was Sie sagen wollen, aber schnell. In 2 Worten. Ich heirate. Was? Ja. Ja. Nach dem Kummer kommt doch wieder die Freude an die Reihe. So geht es immer im Leben. Ich würde nämlich sehr gerne Sie, Alexei Iwanowitsch, nur weiß ich nicht... die Familie meiner Braut lebt nämlich auf ihrem Landsitz und da wollte ich um die große Ehre bitten, sie dorthin mitnehmen zu dürfen. Ich soll Sie begleiten. Ja, verzeihen Sie, vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, aber ich fürchtete so sehr eine Absage von Ihnen. Ich wollte Sie dort als meinen Freund vorstellen. Ich will Sie zu den Sachlebinins mitnehmen. Was? Zu wem? Die Sachlebinins, das sind doch die Nachbarn von Claudia Pogorielzew. Ja. Aber das ist doch, soviel ich weiß, eine höchst anständige Familie. Ja, stört Sie das? Nein, so meinte ich es natürlich nicht. Man schätzt sich schon sehr bei den Sachlebinins. Ich habe dort auch nur mit Hochachtung von Ihnen gesprochen. Aber wie denn? Sie sind doch erst seit 3 Monaten Witwe. Aber die Hochzeit soll ja auch noch nicht sofort stattfinden. Nein, nein, glauben Sie mir, es ist alles in Ordnung. Der Staatsrat Sachlebinin kennt mich von Jugend an. Und schließlich, ich bin doch vermögend und jetzt hat man mich auch noch auf einen höheren Posten versetzt. Ja, Sie sind auf einen höheren Posten versetzt. Ja, warum denn nicht? Verzeihung, ich sagte es nur so. Also, eine Tochter des Staatsrats Sachlebinin. Ja, ich werde Ihnen alles erzählen. Erlauben Sie, dass ich ein Zigarettchen anzünde? Aber bitte. Danke. Nun sagen Sie selbst. Sachlebinin hat ganze 8 Töchter. Stirbt er, so bleibt der Familie nur die magere Pension. Und von diesen 8 sind 5 bereits heiratsfähig. Die älteste ist 24, ein prachtvolles Mädchen. Die 6., die ist 15 und geht noch zur Schule. Den 5 Ältesten müssen also jetzt Männer verschafft werden. Mit ihnen müssen also Bälle besucht werden und was das alles kostet, bedenken Sie doch nur. Sie haben also um die Älteste angehalten? Nein, nein, ich nicht. Nicht um die Älteste. Ich habe um jene 6. angehalten. Um die, die noch ins Gymnasium geht. Was? Aber Sie sagten doch, sie sei erst 15. Ja, ja, aber in 9 Monaten wird sie 16. Und dann ist sie nach dem Gesetz heiratsfähig. Und die Kleine, weiß die schon was davon? Wie sollte sie es denn nicht wissen? Aber sehen Sie, nur vorläufig, nur anstandshalber wird jetzt noch nicht davon gesprochen. Bitte, seien Sie doch mein Ratgeber. Zum Beispiel... Zum Beispiel? In dieser wichtigen Frage, mit oder ohne Trauerflor. Was wäre anständiger? Selbstverständlich nehmen Sie ihn ab. Wirklich, meinen Sie? Und sogar selbstverständlich finden Sie das? Nein, nein. Ich möchte ihn doch lieber behalten. Sie scheinen mir nicht zu trauen, das ist gut. Und Alexei Iwanowitsch, verstehen Sie etwas von Schmuck? Ja, warum denn? Ich würde gerne ein kleines Geschenk mitbringen. Soll ich oder soll ich nicht? Meiner Meinung nach besser nicht. Ich würde es aber so gern. Nur, was könnte man wohl kaufen? Eine ganze Garnitur, Brosche und Ohrringe oder ein Armband? Wie viel wollen Sie denn dafür ausgeben? Och, so 400 bis 500 Rubel. Oh. Zu viel, was? Kaufen Sie ein Armband für 100 Rubel. Aber ich möchte gerne etwas möglichst... Teures. Das hat nämlich nichts zu sagen, dass ich mit den Schenken etwas voreilig bin. Man ist bei den Sachlebinins nicht zeremoniell. Und die Unschuld freut sich über Geschenke. Sehen Sie, Sie lachten vorhin darüber, dass sie erst 15 Jahre alt ist. Aber mich hat gerade das gepackt, dass sie noch das Gymnasium besucht. Ja, mit dem Büchertäschchen am Arm, mit dem Heftchen und Federn drin. Ja, gerade dieses Büchertäschchen hat es mir angetan. Das hat meine Gedanken zuerst gefangen genommen. Ich schwärme nämlich für die Unschuld. Papa! Hören Sie doch! Pavel Pavlovich hat einen Witz gemacht. Er sagt ja seinen Fräulein, über die man sich freuen müsse. Ah, also auch er macht Witze. Nun, was für einen Witz hat er denn gemacht? Aber das war es doch. Er sagt für sein Fräulein, über die man sich freuen müsse. Und? Ach, Papa, wie Sie aber auch sind. Halt Fräulein und dann Freund. Verstehen Sie doch. Nun, das nächste Mal wird er einen besseren Witz machen. Jetzt machen wir Sprichwörterspiel. Nein, verstecken. Sprichwörterspiel. Verstecken. Onkel Alexei, Sie müssen mitspielen. Ach, bitte, bitte, ja? Alexei Iwanowitsch, Aber einen Augenblick. Bitte, ohne Sie ist es nichts. Einen Augenblick. Gehen Sie nur, Nadja, ich komme dann schon. Aber bestimmt, kommen Sie auch bestimmt. Nun, was gibt's? Nein, hier verzeihen Sie aber. Hier will ich's mir denn doch verbieten. Hier werde ich's mir nicht gefallen lassen. Ja, was denn? Was? Dass Sie meine Braut hier... Dass Wo Sie bleiben hier... Sie denn? Alles ist schon fertig. Pavel Pavlovich soll sich an den Zaun stellen, während wir uns verstecken. Ja, ja, gern. Ich komme schon. Hier am Zaun muss er stehen bleiben. Und Nastja muss ihn bewachen, damit er sich nicht umsieht. Ja, ich gern. Ich komme schon. Alexei Iwanowitsch, laufen Sie mit uns. Was ist denn passiert? Psst, schreien Sie doch nicht so. Soll er doch dort stehen bleiben und den Zaun betrachten. Wir laufen ihm fort und spielen am Baum dort Theater. Hallo, Alexei. Ach, Claudia. Der arme Trusotzki. Da steht er am Zaun und schaut angestrengt in unseren Garten hinüber. Darf sich nicht umschauen. Ach ja, er ist aber auch zu tollpatschig. Jeden Tag denken Sie sich anderen Schabernack aus. Und wenn Sie sein Gesicht sehen könnten, er lässt sich zwar alles gefallen, aber sein Gesicht ist vor Wut ganz entstellt. Alexei, ich kann mir nicht helfen. Wenn ich Trusotzki so hasse, fühlt sie hier, denke ich, immer mit Sorge an Sie. Warum denn? Sie haben solches Glück bei der Jugend. Und besonders Nadja. Sie hängt mit ihren Blicken ja geradezu an Ihnen. Da muss Trusotzki doch... Auf einen Augenblick. Ach Gott, was wollen Sie immer mit Ihren Augenblicken? Sicher will er wieder ein Taschentuch haben. Pavel Pavlovich hat Schnupfen. Hat wieder sein Taschentuch vergessen. Ich habe zwei Taschentücher und gar keinen Schnupfen. Nein, diesmal sind Sie es gewesen. Sie ganz allein, jawohl. Sie haben die Mädels dazu veranlasst. Doch, man neckt Sie doch nur deshalb, weil Sie sich ärgern, während die anderen lustig sind. Meinen Sie? Ja. Da geht er. Und noch dazu ganz schuldbewusst. Viel Vergnügen noch. Danke. Und ich kann immer nur zur Vorsicht mahnen, Alexei. Ich habe mich jetzt vollkommen überzeugt, dass Sie durchaus nicht ein so großer Freund von Pavel Pavlovich sind, wie er hier geprahlt hat. Bitte, wollen Sie mir einen wichtigen Dienst erweisen? Hier ist sein abscheuliches Armband. Nun bitte ich Sie sehr, ihm dieses Geschenk unverzüglich wieder einzuhändigen. Denn ich selbst werde um keinen Preis noch ein Wort mit ihm sprechen. Ja, um Gottes Willen, verschonen Sie mich damit. Oh, bitte, bitte, bitte. Kind. Bitte. Kind. Ach, Alexei. Kommen Sie. Kopf hoch und lassen Sie sich die Tränen trocknen. Ach, da kommt Trusotzki. Sieht ja wie ein Irrsinniger aus. Nein, Sie dürfen den armen Kerl auch nicht so ärgern. Nehmen Sie doch die Arme von meinem Hals. Es ist mir doch egal. Mir doch egal. Au! Onkel Alexei, er tut mir weh. Oh, meine Hand. Auf einen Augenblick, Alexei Iwanowitsch. So, Mensch. Au, au, mein Handgelenk. Sie müssen... Begreifen Sie nicht, dass Sie sogleich mit mir von hier fortgehen müssen? Nein, das begreife ich nicht. Erinnern Sie sich noch, wie Sie damals verlangten, ich soll Ihnen alles sagen. Alles, alles. Auch das letzte Wort. Nun, jetzt ist der Augenblick gekommen für dieses letzte Wort. Fahren wir. Gut. Fahren wir. So, bitte. Was suchen Sie dort? Nichts, nur so. Zu trinken gebe ich Ihnen nichts. Sie entsinnen sich vielleicht, dass ich Ihnen damals versprach, auch mein letztes Wort zu sagen. So hören Sie denn. Ich bin vor meinem Gewissen zu der Überzeugung gelangt, dass zwischen uns beiden alles zu Ende ist. Dass wir einander nichts mehr zu sagen haben. Sie verstehen mich, nichts mehr. Und deshalb wäre es nicht besser für Sie, Sie gingen jetzt gleich weg und ich schlösse die Tür hinter Ihnen ab. Lassen Sie uns erst abrechnen, Alexei Iwanowitsch. Abrechnen? Ja. In welcher Beziehung denn? Wir haben nichts mehr miteinander abzurechnen. Wir sind vollständig quitt. Glauben Sie das wirklich? Alexei, fahren Sie nicht mehr dorthin. Wie? Und weiter nichts? Sie haben ja heute nichts anderes getan, als mich in Erstaunen versetzt, in der Tat. Ich finde, dass ich mich noch niemals so erniedrigt habe wie heute. Dadurch, dass ich einwilligte, sie dorthin zu begleiten und durch das, was dort geschah. Das war so kleinlich, so erbärmlich. Ich habe mich vor mir selber entehrt, indem ich mich auf alles einließ und vergessen konnte, dass... Ach, was? Wozu? Hinfahren werde ich jedenfalls nicht mehr und ich versichere Ihnen, dass ich dort absolut keine Absichten habe. Wirklich nicht? Ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Sie scheinen sich ja vorgenommen zu haben, um jeden Preis glücklich zu werden. Ja. Ich bin eben ein ewiger Gatte. Ja, woher? Von Ihnen habe ich diesen Ausdruck gehört, Alexei Iwanowitsch. Ich habe mir viele Ihrer Aussprüche gemerkt, schon in jenem Jahr. Verzeihen Sie, Sie wissen, dass ich ohne Alkohol nicht auskommen kann. Fassen Sie es nicht als Unhöflichkeit. Schon gut, schon gut, aber ich bin wirklich krank, glauben Sie mir. Ja, gleich. Einen Augenblick, nur einen. Einen Schluck bitte, denn meine Kehle ist... Das waren ja die Freundinnen. Wer? Was? Ach so, Sie reden immer noch davon. Sie fragen, ob ich mir vorgenommen hätte, glücklich zu werden. Ich muss heiraten. Was wird denn sonst aus mir? Ich kann überhaupt nicht leben ohne Ehe und ohne einen neuen Glauben. Gewinne ich den wieder, dann werde ich auch auferstehen. Wozu teilen Sie denn das alles gerade mir mit? Jetzt sagen Sie mir doch endlich, zu welchem Zweck Sie mich zu Sachlebinins geschleppt haben. Nur um zu prüfen. Was zu prüfen? Den Eindruck, den Sie machen. Ich habe Sie doch immer nur in Gesellschaft der Verstorbenen gesehen. Verzeihen Sie mir bitte mein dummes Benehmen. Ich werde mich nie wieder so vergessen. Zumal ich ja auch nie mehr hinfahren werde. Übrigens, ich bin doch nicht der Einzige in der Welt, der... Ich habe Sie geliebt, Alexei Iwanowitsch. Mich? Jenes ganze Jahr in Trumsk habe ich Sie geliebt. Sie haben es nicht bemerkt, ich war viel zu gering neben Ihnen. In diesen ganzen letzten 9 Jahren nicht. Ich habe sehr oft an Sie gedacht. Ich habe kein zweites solches Jahr in meinem ganzen Leben gehabt. Ich habe mir viele Ihrer Bemerkungen und Gedanken und Aussprüche gemerkt. Genug, bitte hören Sie auf, Pavel Pavlovich. Ich werde Ihnen sogleich beweisen, dass Sie mich nicht lieben, sondern hassen, mit ganzer Seele hassen. Und dass Sie eben gelogen haben, allerdings ohne es selbst zu wissen. Sie haben mich gar nicht zu diesem lächerlichen Zweck hingeführt, um Ihre Braut zu prüfen, sondern um sie mir zu zeigen und mir zu verstehen zu geben. Da, schau sie dir an. Und die wird jetzt mir gehören. Na, versuch's doch mal hier. Also, ohne Hass kann man keinen so herausfordern. Folglich haben Sie mich gehasst. Ich wollte mich mit Ihnen aussöhnen. Ich sage Ihnen doch, dass Sie einem kranken und überreizten Menschen auf dem Halse sitzen. Nur um ihm irgendein unmögliches Wort zu entreißen. Es ihm im Fieber, wie soll ich sagen, herauszuwürgen. Wir sind Menschen verschiedener Welten und zwischen uns, da hat sich ein Grab gelegt. Aber woher wissen Sie, was dieses kleine Grab mir bedeutet? Wir beide stehen an dieser Gruft, ich hier, Sie dort. Nur ist auf meiner Seite mehr als auf Ihrer. Mehr, verstehen Sie, mehr. Ja, das ist die Leber, ich weiß. Da sind heiße Umschläge das Beste, ich kenne das. Mavra, bring heiße Teller, rasch. Sie müssen fortwährend gewechselt werden. Ich kann nicht mehr. Ja, man kann daran sterben. Wenn wir die Schmerzen erst einmal zum Wackeln gebracht haben, dann ist das ein gutes Zeichen. Ja, so, Mavra, ein Teller. Sofort den nächsten wärmen und so weiter und so weiter. Nur der Schmerz muss erst mal gebrochen werden. Nur der Schmerz. So. Ist es besser? Schlafen. Sie übernachten hier. Wie spät ist es? Bald zwei. Ein Viertel vor zwei. Bleiben Sie hier. Ja, ich bleibe. Sie sind besser als ich. Ich begreife alles. Ich danke Ihnen. Ja, schlafen Sie. Schlafen Sie. Schlafen Sie, Alexei. Weiß doch, Pavel Pavlovich schläft dort auf dem Divan. Mit dem Messer! Warte, jetzt. So, du Schuft, du Mäuse! Mach gleich, jetzt versuch's nochmal. In den Stuhl werde ich dich binden. Das hatte ich befürchtet. Die ganze Zeit. Wenn er schon lange die Absicht gehabt hätte, mich zu töten, dann würde er eine Mordwaffe, mein Dolch oder Revolver mitgenommen und nicht auf mein vergessenes Rasiermesser gerechnet haben, das er ja gestern Abend zum ersten Mal gesehen hat. Wie er da vor meinem Bett saß, nachdem ich ihn gefesselt hatte, das Hemd auf dem Rücken und an den Ärmeln blutdurchtränkt. Nur war es nicht sein Blut, sondern meines aus der verwundeten Hand. Aber wie kam denn das mit dem Rasiermesser? Trusotzki hatte sich über mich gebeugt. Ich packte seine Hände mit aller Kraft. Gottlob, sind Sie ja viel kräftiger als er. Mag sein. Aber dennoch brauchte es schon einige Zeit, bis ich ihn zu Boden drücken und seine Hände zurückbiegen konnte. Gerade diese Menschen, die noch eine Minute vor der Tat nicht wissen, ob sie morden oder nicht morden werden, gerade die verfügen dann plötzlich über Kräfte. Ja, ja. Sobald sie erst einmal das Messer in der Hand fühlen und das erste heiße Blut ihnen über die Finger fließt, dann genügt es ihnen nicht mehr, nur zu morden. Dann schneiden sie gleich den ganzen Kopf ab. Und in der Nacht sprang er auf, um für mich Teller zu wärmen, im Glauben, sich damit abzulenken, vom Messer durch Rührung abzulenken. Und wollte sich und mich damit retten. Mit gewärmten Tellern? Ja, was ist? Gnädige Frau, die Sachlebinins haben herübergeschickt mit diesem Brief von Herrn Trusotzki. Herr Trusotzki sei abgereist für Herrn Veltschaninow. Hier bitte, Alexei. Danke. Was ist denn? Sie sind ja totenblass. Was schreibt er denn? Hat er sich erhängt? Der Brief ist gar nicht von Trusotzki. Von wem denn? Er ist von Natalia. Ach. Die Schrift ist schon ganz verblasst. Er ist vor 10 Jahren an mich gerichtet. 2 Monate nach meiner Abreise aus Tomsk. Aber diesen Brief hat sie nicht abgeschickt, sondern jenen anderen. Welchen? Jenen anderen, indem sie mir mitteilte, dass sie sich bezüglich ihrer Schwangerschaft getäuscht habe. Aber was steht in diesem Brief? Dass sie für immer von mir Abschied nimmt. Die Abschiedsworte sind dieselben wie in dem anderen Brief. Aber sie sagt ganz eindeutig, dass sie schwanger ist, was sie mir ja schon in Tromsk mitgeteilt hatte. Sie verspricht sogar, mir das Kind zu zeigen. Jetzt, seien es Pflichten, die uns verbinden, schreibt sie. Gott weiß, weshalb sie sich besonnen und nicht diesen, sondern jenen anderen Brief abgesandt hat. Sie werden ja immer blasser. Mein Gott, auch er muss blass geworden sein. Er hat, als er diesen Brief in der Schatulle fand, wohl auch erst die Augen geschlossen. Und sie plötzlich wieder geöffnet in der Hoffnung, dass der Brief sich in gewöhnliches weißes Papier verwandelt. An was denken Sie so angestrengt, Claudia? An jemanden, an den ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Mhm. An Trusotzki. Ja, wahrhaftig. Aber wieso? Tja, weil ich auch gerade an ihn dachte. Komisch, wie doch jede Lebensphase uns ihre eigenen Bedingungen auferlegt. Vor 2 Jahren, als ich verhältnismäßig geldknapp und gedrückt war, musste mir diese Begegnung mit Trusotzki passieren. Heute, glaube ich, könnten mir so unanständige Widerwärtigkeiten kaum begegnen. Gott sei Dank. Der Zug nach Odessa, 40 Minuten Aufenthalt. Der Zug nach Odessa, 40 Minuten Aufenthalt. Maman, da können wir ja aussteigen und Mittagessen. Onkel Alexei, schau mal, Mama. Ja, was denn? Dort der Offizier, der ist doch vollkommen verrückt. Nicht verrückt, der ist betrunken. Jetzt fällt er gleich. Aber die Dame, die dabei ist, hält ihn. Jetzt ist die Dame auch schon ganz schmutzig. Der Offizier hat sie auf die Schlippe getreten. Die Schlippe war in der Pfütze. Aber Mitinka. Mitinka, Sie doch, wollen feine Leute sein. Onkel Alexei, darf der Mann denn so frech sein? Das ist doch eine Dame und ein Offizier. Nicht mal in der Öffentlichkeit schämen die sich mehr. Feine, feine Leute. Feine Leute wollt ihr sein? Eine Schlampe bist du. Schau mal, wie dein Kleid aussieht. Meine Schleppe! Ja, die muss runter. Na, das ist stark. Augenblick. Jetzt packt ihr den Kerl. Oh, Onkel Alexei ist ja so stark. Im hohen Bogen hat er ihn hingeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr... Veltschaninow. Alexei Iwanowitsch Veltschaninow. Ich weiß gar nicht, wie... Danke. Aber Mitinka. Mitinka. Ich weiß wahrhaftig nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Veltschaninow. Wie mir nur so etwas passieren kann. Und an allem ist doch wieder mal mein Mann schuld, der plötzlich aus dem Coupé verschwunden ist, irgendwohin. Ach, ich werde versuchen, ihn ausfindig zu machen. Darf ich fragen, wie Ihr Gemahl heißt? Pavlovich. Ihr Gemahl heißt Pavel Pavlovich. Ganz recht. Ah, da ist er. Na, da bist du ja endlich. Wenn du nur wüsstest, was ich hier zugetragen hat. Mitinka, der über den Durst getrunken hat. Ich, die ich hier tödlich beleidigt worden bin. Und was wäre noch alles passiert? Aber meine Liebste, ich bedauere unendlich, wie konnte ich auch. Aber ich bin bloß ein Was wäre noch alles passiert, sage ich, wenn ich dieser Herr hier als Schutzengel... Aber wir sind ja doch alte Freunde. Sogar Jugendfreunde, nicht wahr, Pavel Pavlovich? Hat er Ihnen denn nie etwas von Veltschaninow erzählt, gnädige Frau? Nein. Niemals. Aber so stellen Sie mich doch Ihrer Frau Gemahlin vor, Sie ungetreuer Freund. Das ist wirklich Lipotschka und das ist Herr Veltschaninow, ja. Ja. Und denken Sie sich, nicht einmal seine Verlobungsanzeige hat er mir geschickt. Und auch zur Hochzeit hat er mich nicht eingeladen. Doch, Sie müssen ihm das schon verzeihen. Er ist ein guter Gatte. Herzchen, ich war nur, glaub mir, nur einen Augenblick zurückgeblieben, um... Und er hat, das steht fest, seine Frau einer schändlichen Szene preisgegeben. Wo er nötig ist, da ist er nie, aber wo er es nicht nötig ist, da... Wo es nicht nötig ist, wo es nicht nötig ist, da ist er nur zu vorsichtig. Unterm Bett sucht der Liebhaber, unterm Bett, wo es nicht nötig ist, wo es nicht nötig ist. Pavlovich, bitte hol uns doch Bouillon und Brötchen am Buffet dort. Sogleich, meine Liebe, sogleich. Wir reisen nämlich für 2 Monate auf unser Landgut, 40 Werst von hier. Es ist schön dort und wir sind auf Besuch eingerichtet. Wenn Sie, Alexei Iwanowitsch, uns dort in unserer Einsamkeit besuchen wollten, ich würde Sie wie meinen Schutzengel und meinen Retter empfangen. Mit einem Wort, wie meinen Schutzengel werde ich Sie aufnehmen. Und Retter. Und Retter. mit dem größten... Pavel Pavlovich, mein Gott, wie lange du wieder brauchst um ein paar Brötchen. Höre, Alexei Iwanowitsch will uns noch diesen Sommer besuchen. In der nächsten Woche vielleicht schon, ja? Aber Pavel Pavlovich, du sagst ja gar nichts. Also, Alexei Iwanowitsch, ich werde es Ihnen nie vergessen und möchte Sie je eher, je lieber begrüßen dürfen als meinen Schutzengel. Und Ritter. Aber Mitinka, Pavel Pavlovich, bitte hilf doch, Mitinka ins Abteil zu bringen. Mama, das waren aber komische Leute. Das war doch eine nette, hübsche Dame. Hübsch schon, nicht ganz fein, freilich. Und wenn Sie gesehen hätten, Claudia, wie sie rot wurde vor Zorn, als unser Pavel Pavlovich sie mit Lipotschka anzureden wagte. Komm, Onkel Alexei, der Zug fährt gleich weiter. Er geht nur schon. Claudia, ich bleib noch etwas hier. Ich weiß, Trusotzki wird sofort zurückkommen. Na, da kommt er ja auch schon. Dann auf gleich. Ja. Also, werden Sie kommen? Werden Sie zu uns kommen? Wusste ich es doch. Sie sind noch ganz der Alte. So sagen Sie mir doch, haben Sie denn wirklich einen Augenblick im Ernst glauben können, dass ich wirklich zu Ihnen zu Gast kommen könnte? Und das noch dazu auf einen ganzen Monat? So werden Sie nicht kommen. Nein, beruhigen Sie sich, ich komme nicht. Wirklich? Sprechen Sie wirklich im Ernst? Aber ich habe es Ihnen doch gesagt. Sie sind ein sonderbarer Mensch. Ja, aber was soll ich denn, wenn es so ist, was soll ich denn dann meiner Frau sagen? Wenn sie nicht kommen und sie wartet vergeblich? Mein Gott, da gibt's doch keine Schwierigkeit. Sagen Sie, ich hätte ein Bein gebrochen oder sowas ähnliches. Ja, sie wird es nicht glauben. Nun, dann werden Sie büßen müssen. Aber wie ich sehe, mein armer Freund, haben Sie ja vor Ihrer schönen Frau Gemahlin förmlich Angst, wie? Ach, nun. Und wer ist denn dieser Mitinka? Ach, der ist nur so ein entfernter Verwandter von mir. Wir haben ihm aufgeholfen. Ein armer junger Mann. Oder wollen Sie, dass ich sogleich hingehe und Ihrer Frau erzähle, wie Sie mich ermorden wollten? Was fällt Ihnen ein? Was? Pavel Pavlovich! Werden Sie wirklich nicht kommen? Aber ich schwöre Ihnen, hier meine Hand. Nein. Da hören Sie, wenn ich Ihnen hier diese Hand hinreiche, so könnten Sie sie wohl nehmen. Aber Lisa... Wissen Sie, blass sind Sie. Und was starren Sie Ihre Hand so an? Stellen Sie sich vor, er wollte sie nicht nehmen. Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich diese breite Narbe sehe, die sich über Ihre Hand hinzieht. Furchtbar. Sagen Sie, Alexei, haben Sie damals nicht im Grunde immer erwartet, dass er Sie ermorden will? Tja... Ja, als ich ihn damals im Wagen erblickte hinter dem Sarg Bagautovs, tja, von diesem Augenblick an begann ich etwas Derartiges zu erwarten. Aber sollte alles wirklich wahr sein? Ja, dieser Quasimodo aus Tomsk war anständig genug gewesen, für den Liebhaber seiner Frau eine schwärmerische Neigung zu hegen. Mhm. Es wäre möglich... Nein, es ist sogar mit Bestimmtheit anzunehmen, dass ich damals in Tromsk einen kolossalen Eindruck auf ihn gemacht habe. Wodurch ich ihm wohl so imponiert haben mag. Vielleicht nur durch bestimmte Glacé-Handschuhe und die Art, wie ich sie abstreifte. Oder anzog. Mancher edlen Seele genügen ein paar Glacé-Handschuhe. Noch dazu, wenn diese Seele einem ewigen Gatten gehört. Ja. Anständig, sagten Sie. Ich sagte, er war anständig genug, sich in den Liebhaber seiner Frau zu verlieben. Dumm genug. In den Liebhaber seiner Frau, von deren Untreue er in 20 Jahren nichts, nicht das Geringste gemerkt hat. 9 Jahre hat er sie, Alexei, verehrt, hat sich 9 Jahre lang ihr Andenken bewahrt. Sich sogar meine Aussprüche gemerkt. Herrgott. Und ich hatte von alledem keine Ahnung. Aber hat er mich denn auch geliebt, als er mir seine Liebeserklärung machte und abrechnen wollte? Tja, er hat mich geliebt. Hat mich aus Wut geliebt. Und diese Liebe ist die allerstärkste. Wir brachten Ihnen Der ewige Gatte, ein Hörspiel von Palmer nach dem Roman von Dostojewski. Die Personen und ihre Sprecher waren Alexei Iwanowitsch Welchaninow, Siegfried Wischnewski, Pavel Pavlovich Trusotsky, Willi Trenk-Trebitsch, Lisa Sabine Gewinner, Lipotschka Trusotsky, Lola Mütl, Claudia Pogorjeltsev, Liselotte Köster, Geheimrat Sachlebinin, Erich Bludau. Seine Töchter, Maria Häusler, Ursula Köppen, Karin Kuschi, Gudrun Grom. Ein betrunkener Offizier, Hans-Martin Kötenich. Ein betrunkener Kaufmann, Christian Schmieder. Dirne, Marianne Lochert. Ferner hörten Sie Friedel Wey, Lars Dottenhoff, Werner Xandri, Maria Madeleine Marzen, Scarlett Grün und Gesa Buring. Ton Reinhard Krawulski. Regie Theodor Steiner.